Mein Name ist Tracy. Das heißt, es ist einer von vielen Namen, die ich mir zugelegt habe im Lauf der Jahre. Ich gehöre zu den Leuten, die am liebsten inkognito reisen, der Not gehorchend. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich könnte auch sagen, es gehört ganz einfach zu meinem Beruf, unter falscher Flagge zu segeln. Also, ich nannte mich Tracy an dem Tag, von dem hier die Rede ist. Und ich war hinter einem jungen Mann hier in San Francisco. Er war seinen Eltern davongelaufen. Sein Vater war Bürgermeister in Tacoma, einem kleinen Nest in Colorado. Ich sollte den verlorenen Sohn aufstöbern und zur Heimkehr bewegen, möglichst diskret. Keine sehr dankbare Aufgabe für einen Detektiv. Aber es lag gerade nichts anderes vor. Der junge Mann sollte in der Turk Street wohnen, in einem ganz bestimmten Abschnitt. Das hatte ich inzwischen herausbekommen. Aber niemand war in der Lage, mir seine Hausnummer anzugeben. Und so klapperte ich denn diesen Teil der Straße ab, klingelte an jeder Tür und sagte immer denselben Spruch auf. Entschuldigen Sie, Madame. Ich komme vom Rechtsanwaltbüro Wellington und Berkeley. Mein Name ist Tracy. Und Sie wünschen? Eine Klientin von uns, eine ältere Dame, ist vorige Woche von der hinteren Plattform einer Straßenbahn geschleudert worden und hat schwere Verletzungen davongetragen. Wir suchen einen jungen Mann, der den Unfall mit angesehen hat. Seinen Namen wissen wir nicht, aber man hat uns gesagt, dass er hier in der Gegend wohnt. Hier gibt's viele junge Leute. Wie sieht er denn aus? Mittelgroß, ungefähr 18 Jahre, hellblond, blaue Augen, eine Narbe auf der Stirn. Narbe auf der Stirn, hellblond? Nein, das sagt mir nichts. Tut mir leid, Sir, ich glaube nicht, dass ich den jungen Mann kenne, den Sie suchen. Nachdem ich auf der einen Seite des Straßenabschnitts kein Glück gehabt hatte, ging ich auf die andere Seite hinüber. Es wurde schon dunkel. Kein Vergnügen unter diesen Umständen, diese blöde Sucherei. Und wieder alles umsonst. Im ersten Haus, im zweiten, im dritten, im vierten. Niemand kannte den jungen Mann, den ich beschrieb. An der fünften Tür klingelte ich zweimal vergeblich. Nichts rührte sich. Niemand zu Hause, dachte ich, und wollte schon weitergehen. Da hörte ich Schritte. Eine kleine alte Dame öffnete die Tür. Ein Strickzeug in der Hand. Sie trug eine steif gestärkte weiße Schürze über einem schwarzen Kleid. Ihre schon etwas verblichenen blauen Augen zwinkerten vergnügt hinter goldgefassten Brillengläsern. Guten Abend. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Wissen Sie, ich muss immer erst rausgucken und sehen, wer es ist, ehe ich die Tür aufmache. Alte Frauen sind ängstlich. Tut mir leid, dass ich Sie stören, Madame, aber... Macht nichts, kommen Sie herein. Nein, nein, ich wollte nur um eine kleine Auskunft bitten. Es dauert nicht lange. Aber doch nicht hier draußen im Regen. Ich möchte, dass Sie reinkommen, wenn Sie eine Auskunft von mir wollen. Mein Tee wird sonst kalt. Das können Sie nicht verantworten. Ja, das sehe ich ein. Also kommen Sie und ziehen Sie den Mantel aus. Wir trinken eine Tasse Tee zusammen. Dann können Sie auch Mr. Quarr befragen, meinen Mann, wenn ich Ihnen nicht sagen kann, was Sie wissen wollen. Sie nahm mir meinen feuchten Hut ab, hängte ihn an die Garderobe und wartete, bis ich meinen Mantel ausgezogen hatte. Dann führte sie mich durch einen schmalen Korridor in ein Zimmer, das nur spärlich beleuchtet war. Es war ziemlich groß, wie mir schien, aber vollgestopft mit Möbeln und viel Plüsch. Eine altmodische Einrichtung mit wuchtigen Polstersesseln und dicken Portieren. Und in der Ofenecke eine pompöse Stehlampe. In ihrem gelben Lichtkreis saß ein alter Mann, der eine Zeitung las. Als wir das Zimmer betraten, blickte er auf und erhob sich aus seinem Sessel. Eine sehr würdige Erscheinung mit einem dünnen weißen Bart, der auf eine weiße Weste herabfiel. Sie war genauso steif gestärkt wie die Schürze seiner Frau. Thomas, ich habe den Herrn gebeten, eine Tasse Tee mit uns zu trinken. Er möchte uns etwas fragen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber... Bitte nehmen Sie doch Platz, Mister. Mein Name ist Tracy. Ich komme vom Rechtsanwaltsbüro Wellington und Berkeley. Wir suchen einen jungen Mann. Seinen Namen wissen wir nicht, aber er soll hier in der Gegend wohnen. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ja, wenn Sie uns sagen können, wie er aussieht, Mister Tracy. Vielleicht kennen wir ihn. Hat er was ausgefressen? Nein. Es handelt sich um einen Verkehrsunfall. Er war dabei, wir brauchen ihn als Zeugen. Eine alte Dame ist von der hinteren Plattform einer Straßenbahn geschleudert worden. Sie liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Schrecklich, schrecklich. Die arme Frau von der Plattform geschleudert. Was sagst du dazu, Thomas? Das wundert mich gar nicht. Diese Straßenbahn, Es ist einfach eine Schande. Ja, ja, immer wieder passiert sowas. Meistens in den Kurven. Bitte, greifen Sie zu, Mr. Tracy. Die kleinen Gewürzkuchen schmecken ganz gut zum Tee. Oh, danke. Also, er soll ungefähr 18 Jahre alt sein, mittelgroß, hellblond, blaue Augen, eine Narbe auf der Stirn. Sag mal, Thomas, ob das nicht vielleicht der junge Mann ist, der in dem Haus mit dem Geländer wohnt? Ja, ich weiß nicht, ob er eine Narbe hat, aber mittelgroß, 18 Jahre? Ja, das könnte stimmen. Meinst du nicht auch? Warte mal, das Alter könnte wohl stimmen. Die Größe auch, aber hellblond? Irrst du dich da nicht, meine Liebe? Du hast recht. Das hatte ich ganz vergessen. Er hat dunkles Haar. Na, der kann es also nicht sein. Ja, mein Mann beobachtet alles sehr genau, Mr. Tracy. Bei ihm sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn er sagt, er ist es, dann ist er es auch. Keine Vorschusslorbeeren, meine Liebe. Noch haben wir ihn nicht. Aber wenn er hier in der Gegend wohnt, müsste es uns eigentlich gelingen, ihn zu identifizieren. Wir müssen mal überlegen. Ach, übrigens, wie wär's mit einer Zigarre, Mr. Tracy, damit Ihnen die Zeit nicht lang wird? Die Zigarre war gut. Ich rauchte und trank meinen Tee, während die beiden sich über die jungen Leute aus der Nachbarschaft unterhielten. Zwei waren hellblond, aber der eine war zu groß und der andere zu alt. Sie überlegten weiter. Die Liste ihrer Kandidaten wollte kein Ende nehmen. Sie gaben sich alle Mühe. Wirklich, reizende Leute. Ich rechnete zwar nicht mehr damit, hier eine Auskunft zu bekommen, die mir weiterhelfen konnte, aber ich saß bequem in meinem Sessel und hatte es nicht eilig, in den Regen hinauszugehen. Ich war müde und döste vor mich hin, bis ich plötzlich zusammenzuckte. Ich spürte etwas Kaltes im Genick. Dann hörte ich hinter mir eine Stimme. Aufstehen! Aber dreh dich nicht um! Das kann nicht wahr sein, dachte ich. Ein böser Traum. Ich war wie gelähmt. Ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht. Und warum auch? Warum sollte ich aufstehen, wenn niemand da war, der mich dazu aufgefordert haben konnte? Nein, es war ganz unmöglich. Die beiden alten Leute redeten immer weiter. Sie hatten offenbar nichts gehört und nichts gesehen. Ein klarer Fall, ich war eingedöst. Los, du sollst aufstehen, habe ich gesagt. Ich dachte... Na, was denn? Ich dachte, ich hätte geträumt. Du willst mich wohl für dumm verkaufen, was? Aber da hast du bei mir kein Glück. Und jetzt sind Sie dran, Mr. Quarr. Filzen Sie ihn aber gründlich. Der Alte legte behutsam seine Zigarre in den Aschenbecher. Dann erhob er sich und kam auf mich zu. Ich starrte ihn an. Ich war sprachlos. Er führte den Befehl aus, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Seine Hände glitten über meinen Körper. Er tastete mich sorgfältig ab. Eine Leibesvisitation nach allen Regeln der Kunst. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass ich unbewaffnet war, durchsuchte er meine Taschen und warf alles, was ich bei mir trug, in den Sessel, von dem ich mich gerade erhoben hatte. So, das wär's. Seine Taschen sind leer. Dann dreh dich mal um, damit wir uns in die Augen sehen können. Na, du Schnüffler, kennst du mich? Nein, ich kann mich nicht erinnern, Sie jemals gesehen zu haben. Ach, was du nicht sagst. Bitte glauben Sie mir, ich habe wirklich keine Ahnung, wer Sie sind und was hier überhaupt gespielt wird. Du lügst! Aber das werde ich dir schon abgewöhnen. Verlass dich drauf. Wirst bald merken, was hier gespielt wird, wenn du Sperenz hier machst. Also raus mit der Sprache. Was willst du hier? Na los, mach endlich den Mund auf! Er fuchtelte wütend mit seiner Kanone herum. Ein großer, hagerer, grobknochiger Mann, ungefähr so alt wie ich, das heißt 35. Sein hohlwangiges Gesicht war mit Sommersprossen übersät. Er hatte ein schroff vorspringendes Kinn, eine schiefe Nase und wässrig blaue, sehr gierige Augen, wie mir schien. Jedenfalls eine hässliche Visage. Ein Bursche, dem alles zuzutrauen war. Er schrie mich an und wurde immer lauter, als er von mir nicht die Antwort bekam, die er haben wollte. Aber dann meldete sich plötzlich noch eine andere Stimme. Irgendwo hinter einer der Portieren. Es war die Stimme einer Frau. Jung, hell und musikalisch. Hallo, Hook. Wie wär's, wenn du dich mal einen Augenblick beruhigen würdest? Was denn? Was soll das heißen? Der Chef ist gekommen. Er will dich sprechen. Ja, schon gut, ich komme. Also passen Sie auf, Mr. Kor. Passen Sie gut auf, dass dieser Schnüffler uns nicht durch die Lappen geht. Und schon holte der Alte irgendwo zwischen seinem weißen Bart und seiner weißen Weste einen großen, schwarzen Revolver hervor, um mich in Schach zu halten. Während Hook die Sachen zusammenraffte, die man mir abgenommen hatte. Er verschwand mit ihnen durch eine Portiere. Offenbar dieselbe, durch die er sich von hinten an mich herangeschlichen hatte. Und nun hörte ich auch die Stimme des Chefs. Eine etwas gedehnte Baritonstimme. Sehr kultiviert, wie ich zu meiner Überraschung feststellte. Was ist denn hier los, Hook? Allerhand ist los, sag ich dir. Sie sind uns auf der Spur. Woraus schließt du das? Als ich wohin weggehen wollte, habe ich diesen Schnüffler gesehen. Ich war kaum auf der Straße, da sah ich ihn auf der anderen Seite. Den Typ kennst du doch, dachte ich gleich. Bist du ganz sicher? Kannst dich drauf verlassen. Jemand hat ihn mir mal gezeigt vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich kann mich genau an seine Visage erinnern. Er ist von der Continental. So ein kleiner Dicker. Ich bin gleich umgekehrt, um Elvira zu warnen. Wir haben ihn hier vom Fenster aus beobachtet. Er hat an jeder Haustür geklingelt und hat die Leute was gefragt oder so. Ja, aber immer nur ganz kurz. Sie haben ihn alle abgewimmelt. Vielleicht einer von diesen Klinkenputzern, dachte ich, die den Leuten eine Versicherung andrehen wollen. So sieht er nämlich aus. Ja, und dann ist er über die Straße gekommen, hat angefangen, unsere Seite durchzustöbern. Wir haben uns überlegt, was er machen soll, wenn er hier klingelt. Ja, ich verstehe. Und wer hat ihn reingelassen? Ja, die Alte natürlich. Wir haben ihr gesagt, sie soll ihn ein bisschen aufhalten und hören, was er von selber sagt. Er hat da so ein Verschen, das er einen Kerl sucht, der gesehen hat, wie eine alte Frau von der Straßenbahn runtergefallen ist. Aber das ist natürlich Käse, glaub mir. Er hat's auf uns abgesehen. Wenn das wahr sein sollte, Hook, dann wäre es doch wohl besser gewesen, du hättest dich ihm nicht gezeigt. Warum hast du das nicht den beiden Alten überlassen? Ach, das ist doch jetzt ganz egal. Ich schätze, er kennt uns sowieso. Hauptsache, wir haben ihn beim Wickel gekriegt und nicht umgekehrt. Ich hatte schon Angst, er könnte nervös werden und abhuschen, bevor du kommst. Deshalb bin ich reingegangen, hab ihn mir geschnappt. Hier, seine Brieftasche und was er sonst noch bei sich hatte. Ja, zeig mal her. Bitte, Mr. Tracy, setzen Sie sich doch. Trinken Sie Ihren Tee. Oder schmeckt er Ihnen nicht mehr? Er würde mir besser schmecken, Madam, wenn Sie mir sagen würden, was hier eigentlich vorgeht. Ich nehme an, das Ganze beruht auf einer Verwechslung. Keine Sorge, es wird sich alles aufklären. Wir sind ja schließlich auch noch da. Nicht wahr, Thomas? Der Alte nickte nur. Er hielt noch immer seinen Revolver auf mich gerichtet, ohne eine Miene zu verziehen. Während seine Frau hinter ihren Brillengläsern vergnügt zwinkerte. Eine groteske Situation, die mir langsam ungemütlich wurde. Und dann hörte ich nebenan wieder den Chef. Ja, er ist wirklich Detektiv. Hier ist sein Ausweis von der Continental. Ja, was habe ich gesagt? Du hättest dich ihm nicht zeigen sollen, Hook. Das war dumm von dir. Sehr dumm. Dumm, so, so. Du jaulst immer, dass andere Leute dumm sind. Rutsch mal doch einen Buckel runter. Wer macht denn die ganze Arbeit hier, hä? Wer ist denn der, wo alle Dinger schaukeln? Wer denn, was? Ach, Hook. Halt doch um Gottes Willen nicht wieder diese Rede. Die habe ich schon so oft gehört, dass ich sie auswendig kann. Ja, schon gut, aber beleidigen lasse ich mich nicht. Und was passiert jetzt? Was machen wir mit unserem Gast? Das ist doch ganz einfach. Wir legen ihn um, diesen verdammten Schnüffler. Und legen unseren Hals in die Schlinge, wie? Als ob unsere Hälse nicht schon drin wären, auch wenn wir es nicht machen. Oder glaubst du etwa, der Bursch ist nicht wegen dem Ding in Los Angeles hinter uns her? Du bist ein Esel, Hook, ein ganz hoffnungsloser Esel. Überleg doch mal, wie die Sache läuft, wenn es wirklich um dieses Ding geht. Das kann ja sein, durchaus möglich. Aber dann haben wir es doch nicht nur mit ihm zu tun. Er ist von der Continental, kaum anzunehmen, dass seine Firma nicht weiß, wo er hingegangen ist. Oder meinst du, wir hätten keine Ahnung, dass er hierher kommen wollte? Sie wissen vermutlich genauso viel über uns wie er. Deshalb hat es keinen Sinn, ihn umzubringen. Ganz meine Meinung. Das würde die Sache nur noch schlimmer machen. Das Einzige, was wir tun können, wir fesseln ihn und verziehen uns. Seine Kollegen werden ihn wohl kaum vor morgen früh vermissen. Dann sind wir schon weit weg. Na, ich atmete auf. Dieser Mann war für mich. Jedenfalls war er nicht dafür, mich umzubringen. Und die Frau auch nicht. Immerhin ein Hoffnungsschimmer in dieser verrückten Situation, in der sich alles um irgendein Ding in Los Angeles drehte, von dem ich keine Ahnung hatte und das mich gar nicht interessierte, wenn ich nur heil hier herauskam. Ich hatte Zutrauen zu dieser Baritonstimme gefasst. Das war die Stimme eines Mannes, der gewohnt ist, sich durchzusetzen. Aber ich hatte mich zu früh gefreut. Nach kurzer Pause ging nebenan der Streit von vorne los. Ich spürte, wie meine sonst nicht besonders empfindliche Kopfhaut zu prickeln begann. Ich will dir mal was sagen, mein Lieber. Der Bursche wird umgelegt, das steht fest. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Du kannst darüber winseln, so viel du willst. Mir geht es um meinen eigenen Hals. Und der wird wesentlich sicherer sein, wenn dieser Schnüffler nicht mehr reden kann. Ach, Hook, sei doch vernünftig. Es hat keinen Sinn, mit dir zu diskutieren, Hook. Du hast die Instinkte eines Höhlenbewohners. Mir ist in deinem Kopf nicht drin. Es gibt nur eine Sprache, die du verstehst. Und in dieser Sprache werde ich jetzt mit dir reden, mein Sohn. Wenn du in Versuchung kommen solltest, irgendwelchen Unsinn zu machen, bevor wir dieses Haus verlassen, dann sag dir 2 oder 3 Mal vor, wenn er stirbt, sterbe ich auch. Sag das, als wenn es in der Bibel stünde. Denn es ist genauso wahr. Hast du mich verstanden? Ja, ich glaube schon. Was nun? Wie geht's weiter? Wir schaffen erst mal die beiden Alten weg. Das übernehme ich. Sag ihnen, dass ich sie sprechen will. Und du kümmerst dich um unseren Gast. Ich hoffe, du wirst allein mit ihm fertig, Hook. Am besten bindest du ihn vielleicht an einen Stuhl. Aber das überlasse ich dir. Ich hole inzwischen die Papiere. Also los. Ich denke, in einer Viertelstunde sind wir so weit, dass wir verschwinden können. Die Portiere teilte sich. Es war wie im Theater, der 2. Akt begann. Diesmal war der Mann mit der hässlichen Visage, der seinen Revolver auf mich richtete, gleich die Hauptperson. Ein Wink von ihm genügte, um die beiden Alten hinaus zu befördern wie Statisten. Sie schienen erleichtert zu sein, dass ihre Rolle beendet war. Sie gönnten mir keinen Blick mehr und kein Wort. Hook hatte inzwischen, ohne mich aus den Augen zu lassen, einige Plüschkordeln von den Portieren gerissen. Jetzt kam er auf mich zu und dirigierte mich mit vorgehaltenem Revolver zu einem hohen Lehnstuhl, in dem ich mich niederlassen musste. Dann trat er hinter mich und band mich fest. Meine Arme an die Armlehnen, meine Beine an die Stuhlbeine. Schließlich steckte er mir als Knebel auch noch die Ecke eines Kissens in den Mund. Verdammt unangenehm das Ganze. Aber immerhin, ich lebte noch. Nebenan war es ganz still geworden. Ich glaubte gehört zu haben, wie die beiden Alten das Haus verließen. Dann ging jemand die Treppe hinauf. Offenbar der Chef, der die Papiere holen wollte. Hook hatte es auch gehört. Er schien auf diesen Augenblick gewartet zu haben. Elvira, komm doch mal her. Nein, lieber nicht. Du weißt doch, dass er das nicht will. Der Teufel soll ihn holen, komm her. Was willst du denn von mir? Ich habe mir was überlegt. Es geht um die Papiere. Wie wär's, wenn wir mal das Ganze abkassieren würden? Wir beide. Ach, du spinnst ja, Hook. Es sind $100,000. Ein Drittel davon gehört mir. Glaubst du etwa, dass ich mich auf ein Risiko einlasse? Ach, keine Sorge, das Risiko übernehme ich. Du brauchst nur Ja zu sagen. Die Portiere bauschte sich. Ein rothaariges Mädchen steckte den Kopf herein, sah mich an und lächelte. Mein Anblick schien sie zu erheitern. Sie war schön, das sah ich, als sie näher kam. Eine sehr aparte Erscheinung, schlank und geschmeidig. Ihre Augen fielen mir besonders auf. Sie waren grau und lagen ziemlich weit auseinander. Aber gerade das machte ihr Gesicht nur noch reizvoller. Sie lachte mich an. Ihre Augen lachten und ihr roter Mund auch. Wobei sie ihre weißen Zähne entblößte. Scharfe, kleine Raubtierzähne. Dann sprach sie über die Schulter hinweg mit Hook. Wie denn, Hook? Wie stellst du dir das vor, dass wir das Ganze abkassieren? Das kannst du mir überlassen, Puppe. Das kannst du mir überlassen. Aber wenn ich da schaukle, kommst du dann mit mir mit? Du weißt, ich werde gut zu dir sein. Na, und ob du gut sein wirst zu mir, da habe ich gar keine Bange. Aber ich fürchte, Hook, wir kommen nicht weit, wenn du ihn nicht gründlich fertig machst. Ich kenne ihn. Er lässt sich so leicht nichts abnehmen. Die Sache ist aussichtslos, wenn du ihn nicht so abservierst, dass er nicht hinterherrennen kann. Ich mach's, verlass dich drauf. Ich mach ihn fertig. Und du kommst mit mir mit, wenn ich ihn abserviert habe. Ist das dein Ernst, Puppe? Ja. Wenn du das schaffst, dann komm ich mit. Also pass auf. Ich werde dir sagen, wie wir's machen. Psst. Ich glaube, er kommt. Na, das geht doch wirklich zu weit. Ich kann nicht einen Augenblick weggehen, ohne dass alles falsch gemacht wird. Was ist denn bloß in dich gefahren, Elvira, dass du dich nun auch noch unserem Detektiv zur Schau stellst? Ach, hör doch auf. Immer diese Aufpasserei. Du machst dir zu viel Sorgen um deinen kostbaren Hals. Du wirst vor lauter Angst noch gelber werden, als du schon bist. Und wieder bauschte sich die Portiere und teilte sich. Ich bekam endlich den Mann zu Gesicht, dem ich es verdankte, dass ich noch am Leben war. Er kam herein in Hut und Mantel, eine braune Ledertasche in der Hand, schon reisefertig. Ein kleiner, dicker Mann wie ich, aber gelb. Mein Lebensretter war ein Chinese. Ein kleiner, dicker Chinese in untadeliger Garderobe. Nachdem er mich kurz gemustert hatte, nicht ohne ein ironisches Lächeln, wandte er sich Elvira zu, ruhig und gelassen wie ein Gentleman. Wenn du glaubst, meine Liebe, dies sei der richtige Augenblick für Anspielungen auf meine Hautfarbe, dann irrst du dich. Hier geht es ganz einfach um die gebotene Vorsicht. Das gilt für euren Hals genauso wie für meinen. Es war doch wirklich kein Grund vorhanden, vor diesem Burschen hier eine Schau zu veranstalten. Vielleicht hat er keinen von uns gekannt. Nicht einmal aus einer Beschreibung. Jetzt kennt er uns alle. Du weißt, was das für Folgen haben kann, Elvira. Du bist doch nicht so borniert wie Hug. Jetzt langt's mir aber, das sag ich dir, Teil. Hör endlich auf mit dieser Jaulerei, verdammt nochmal! Was spielt das noch für eine Rolle, ob er uns kennt oder nicht? Ich leg ihn um, ist der Fall erledigt. Hier wird niemand umgelegt. Niemand. Und es gibt zwei, denen das passiert. Du verstehst mich doch, Hug, nicht wahr? Der gute Hug kommt doch immer mit Sachen, die er gar nicht wirklich machen will. Na, dann soll er das Gerede gefälligst unterlassen. Kai, ich habe es satt. Du tust, als ob du König wärst oder sowas. Aber damit ist vorbei. Das höre ich dir. Dann bist du erledigt. Ich werde es dir zeigen. Hug triumphierte schon. Er hatte gewaltig zugeschlagen. Seine Faust landete mitten im Gesicht des Chinesen, der mit diesem Angriff nicht gerechnet hatte. Eine böse Überraschung auch für mich, als ich sah, dass mein Beschützer quer durch das Zimmer geschleudert wurde wie ein Gummiball. Aber er reagierte blitzschnell. Er hatte schon seinen Revolver in der Hand, bevor er zu Boden ging, und er zielte bereits auf seinen Gegner, als dieser in die Tasche griff, um seine Waffe hervorzuholen. Lass die Pistole fallen, Hug, und rühr dich nicht. Sonst bist du dran. Du bist erledigt. Ja. Na also. Das andere machen wir später ab. Ich meine das, was sich da zwischen uns angesammelt hat. Sag mal, Elvira, hast du unserem Hug etwa blödsinnige Ideen in den Kopf gesetzt? Na, hör mal, wie kommst du denn auf sowas? Kein Mensch kann dem doch überhaupt Ideen in den Kopf setzen. Mhm. Du kannst von Glück sagen, Hug, dass ich eine Abneigung gegen Mord habe. Und außerdem der Meinung bin, du könntest für Elvira und mich vielleicht doch noch von einigem Nutzen sein. Sonst würde ich uns jetzt sicherlich von dem Hemmschuh deiner Dummheit befreien. Aber nimm dich in Acht, mein Lieber, das rate ich dir. Lass dich nicht noch einmal hinreißen von einem dieser gewalttätigen Impulse. Wenn wir heil davonkommen wollen, darf es keinen Streit mehr zwischen uns geben. Wir müssen zusammenhalten. Hast du mich verstanden, Hug? Ja, schon gut, Chef. Kannst du dich auf mich verlassen. Also, hier hast du deinen Revolver, Hug. Sieh zu, dass du dich vernünftig benimmst. Und jetzt können wir wohl gehen. Ich will nur noch mal einen Blick auf unseren Gast werfen. Der Mann, der mir das Leben gerettet hatte, kam auf mich zu. Ich hätte mich gerne bei ihm bedankt, aber ich konnte nicht. Das Kissen, das Hug mir in den Mund gestopft hatte, macht es mir unmöglich. Und er sagte auch nichts. Er wollte nur prüfen, ob ich fest genug angebunden war. Und er schien zufrieden zu sein. Von meiner Seite war vorläufig nichts zu befürchten. Nachdem er das festgestellt hatte, nahm er seine Reisetasche und gab den beiden anderen einen Wink. Sie gingen hinaus. Er folgte ihnen. Ich war allein. Aber ich wusste, dass die Sache noch immer nicht ausgestanden war. Ich hatte nämlich etwas beobachtet. Eine kleine Sonderaktion von Elvira, die Tai und Hug in der Hitze des Gefechtes entgangen war. Sie hatte sich an die Reisetasche des Chinesen herangepirscht, die ganz in der Nähe des Tisches stand, nahm ein Bündel Papiere heraus und versteckte sie in einem der Sessel unter einem Kissen. Dann stopfte sie einige Zeitungen und Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen, in die Tasche und machte sie wieder zu. Ein sehr rasches und geschicktes Manöver. Ich sagte mir, das Mädchen kommt nochmal zurück. Es fragt sich nur, ob allein oder... Während ich noch überlegte, was sie wohl vorhaben mochte, war plötzlich der Chinese wieder da. Ich erschrak, als ich ihn sah. Er hatte in der einen Hand ein blankes Messer, in der anderen einen Revolver. Meine Überraschung war groß, als er mir den Revolver vor die Füße legte und einen der Stricke durchschnitt, mit denen ich an den Stuhl gefesselt war. Dabei flüsterte er mir etwas ins Ohr. Vorsicht. Ich glaube, Hug wird zurückkommen. Das war alles, was er sagte. Und schon war er wieder verschwunden. kein Wort über die Papiere. Er wusste also noch gar nicht, dass sie nicht mehr in seiner Reisetasche waren. Aber so viel stand fest. Seine Warnung war ernst gemeint. Ich musste mich also beeilen, an den Revolver heranzukommen. Und das war gar nicht so einfach, weil er nur einen der Stricke durchschnitten hatte, um zu verhindern, dass ich mich ganz befreite, bevor er selbst verschwinden konnte. Ja, dieser Chinese war ein vorsichtiger Mann, der sich alles ganz genau überlegte. Ich vermutete sogar, dass er bei dieser Rettungsaktion einen Hintergedanken hatte. Nämlich, mich als Werkzeug zu benutzen, um Hook zu erledigen. Für ihn die eleganteste Art, den Dummkopf loszuwerden. Nun, das mochte sein, wie es wollte. Ich war jedenfalls nicht gewillt, mich hier einfach abknallen zu lassen. Ich versuchte mit aller Kraft, mich aus diesen lächerlichen Plüschkordeln herauszuarbeiten, mit denen ich festgebunden war. Und schließlich gelang es mir auch, wenigstens den rechten Arm frei zu bekommen und mir das Kissen aus dem Mund zu reißen, an dem ich fast zu ersticken drohte. Kaum hatte ich das geschafft, da hörte ich ein Geräusch an der Haustür. Mir brach der Schweiß aus. Ich konnte noch immer nicht an den Revolver heran. Was nun? In meiner Verzweiflung warf ich mich mit einem kräftigen Ruck nach vorn, fing den Sturz mit meinem freien Arm ab und landete auf dem Teppich, den schweren Lehnstuhl über mir. Aber der Revolver war jetzt endlich in Reichweite. Gerade noch rechtzeitig. Na, das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich doch noch komme und dich umlege. Du verdammter Sch... Nochmal davongekommen. Reiner Zufall, ich glaube, er ist tot. Ja, er war tot. Das stellte ich fest, als ich endlich die letzten Knoten gelöst hatte, die mich noch an dem Lehnstuhl festhielten. Und ich stellte noch etwas anderes fest. Der Revolver, den er in der Hand gehabt hatte, als er hereinkam und mich bedrohte, war gar nicht geladen. Unglaublich. Der Chinese hat es also fertiggebracht, alle Patronen herauszunehmen, bevor er sich zu der großzügigen Geste entschloss, dem besiegten Gegner die Waffe zurückzugeben. Und Hook hatte nichts gemerkt. Unwillkürlich fragte ich mich, was Tai mir wohl an Munition bewilligt haben mochte. Ich klappte meinen Revolver auf. Das Magazin war leer. Er hatte mir nur eine einzige Kugel gegeben, die Kugel, mit der ich Hook niedergestreckt hatte. Eine schöne Bescherung. Ich musste damit rechnen, dass Tai zurückkam, oder Elvira, vielleicht auch beide, um die Wertpapiere zu holen. Und ich war ihnen wehrlos ausgeliefert. Am liebsten wäre ich einfach davongelaufen. Aber dann besann ich mich. Ich sagte mir, dass sie es ja nicht auf mich, sondern auf die 100.000 Dollar abgesehen hatten, die in den Papieren steckten. Das konnte für mich eine Chance sein, wenn ich es geschickt anstellte. Die Papiere mussten verschwinden. Ich musste sie verstecken. Dann waren sie gezwungen, mit mir zu verhandeln, wenn sie ihre Beute nicht verlieren wollten. Also ein gutes Versteck. Das war jetzt die Hauptsache. Ich nahm das Bündel unter den Arm und lief hin und her, kreuz und quer. Aber ich fand kein Versteck, das mir sicher genug war. Deshalb lief ich schließlich die Treppe hinauf. Bevor ich mich oben noch richtig umgesehen hatte, klapperte plötzlich ein Fenster. Ich spürte Zugluft von unten. Die Haustür. Ich horchte und hörte Schritte. Nun blieb mir nichts anderes mehr übrig, als die 100.000 Dollar aus dem Fenster zu werfen und auf mein Glück zu vertrauen. Ich griff mir ein Kopfkissen von einem Bett, stopfte die Papiere hinein und schleuderte es in den dunklen Hinterhof. Dort landete es zwischen den Mülltonnen und war nicht mehr zu sehen. Dann machte ich alle Lichter im Zimmer an, setzte mich auf das Bett und rauchte eine Zigarette. Mir war eigentlich gar nicht danach zumute, aber wir benehmen uns ja alle ab und zu ein bisschen großspurig. Es dauerte nicht lange, da hörte ich, wie jemand angeschlichen kam. Und plötzlich stand das rothaarige Mädchen in der Tür. Sie hatte in jeder Hand einen Trommelrevolver. Komm her, Tai, ich hab ihn! Na? Dann wollen wir mal hören, was er uns zu sagen hat. Wo sind die Papiere, die Hook sich angeeignet hat? Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine, Sir. Dieses Bündel Papiere aus meiner Reisetasche. Er muss es herausgenommen haben, als ich einen Augenblick mit Ihnen beschäftigt war. Wo hat er es versteckt? Warum fragen Sie mich und nicht das Mädchen? Haben Sie noch nicht rausgekriegt, dass die beiden auf dem besten Wege waren, sie auszuboten? Sie sind ein Lügner, ein ganz gemeiner Lügner. Wer hier lügt, das wird sich schnell genug herausstellen. Ich habe alles gehört und gesehen. Aha. So ist das. Du warst daran beteiligt. Ich habe mir schon so was Ähnliches gedacht. Also gut, ich will dir die Wahrheit sagen. Ich habe es gemacht, ganz allein. Ich wollte euch beiden durchgehen, weil ich es satt hatte. Immer wieder diese Eifersucht. Ich habe die Papiere aus deiner Tasche rausgenommen, als du dich mit Hook herumschluckst. Und habe sie in einem der Sessel da unten versteckt. Aber da sind sie nicht mehr. Und nun mach mit mir, was du willst. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja. Schon gut. Wir machen das später ab. Jetzt möchte ich erst mal wissen, wo die Papiere geblieben sind. Das werden Sie nie herausbekommen, wenn Sie der Dame nicht gründlich auf den Zahn fühlen. Was soll das heißen? Sie sagt Ihnen nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte sieht so aus, dass sie mit Hook davonlaufen wollte. Das ist nicht wahr, Tai, er lügt! Sie wollten sich die Beute teilen, das haben Sie miteinander ausgemacht, während Sie hier oben waren. Ich habe genau zugehört. Hook sollte einen Krach vom Zaum brechen, damit sie an die Tasche heran konnte. Und genauso ist es dann gelaufen. Sag ihm, Tai, dass er aufhören soll mit diesen Lügen, sonst passiert was! Ja, komm, lass das, Elvira. Mach jetzt keine Dummheiten. Gib die beiden Revolver her. Los, gib sie her. Bitte, wie du meinst. Aber ich sage dir, du begehst einen Fehler, wenn du dir sein Geschwätz noch lange anhörst. Er will nur verhindern, dass du die Papiere findest. Ich glaube, diesen Teil der Verhandlungen überlässt du wohl am besten mir. Also, wo sind die Papiere? Wenn das eine Frage an mich sein soll. Ich arbeite nicht mit Ihnen zusammen, Mr. Tyne. Ich arbeite gegen Sie. Ich bin nicht für Gewalt, das wissen Sie. Aber meistens erreiche ich doch, was ich will. Und ich halte Sie für einen Menschen, der vernünftigen Argumenten zugänglich ist. Wie wäre es, wenn wir ein kleines Geschäft machen würden, mein Freund? Ein Geschäft? Da müssten Sie sich schon etwas deutlicher ausdrücken. Aber gern. Nehmen wir mal an, dass Sie die Papiere an einer Stelle versteckt haben, an der niemand anders sie finden kann. Und dass Sie sich nun aber völlig in meiner Gewalt befinden, wie es in Groschenromanen zu heißen pflegt. Ja, so ungefähr könnte man es sagen. Mit anderen Worten, es besteht sozusagen ein Gleichgewicht der Kräfte. Keiner von uns beiden ist im Vorteil. Sie als Detektiv wollen uns haben, aber wir haben Sie. Ganz recht. Und wie sieht nun das Geschäft aus, das Sie mir vorschlagen wollen? Ich biete Ihnen das Mädchen im Austausch gegen die Papiere. Das heißt, Sie sagen mir, wo Sie sind. Was halten Sie davon? Das Mädchen. Wenn du das tust, Tai, wenn du das wirklich tust, dann... Na, was dann? Du weißt schon, ich werde auspacken, aber gründlich. Davon würde ich dir dringend abraten, meine Liebe, in deinem eigenen Interesse. Also, mein Freund... Wie denken Sie darüber? Wäre das nicht ein vernünftiges Angebot? Ich hätte eine Chance, mich abzusetzen, und Sie hätten einen beträchtlichen Erfolg als Detektiv vorzuweisen, den toten Hook und das lebendige Mädchen. Es bliebe nichts weiter zu tun, als mich und die Papiere wiederzufinden. Für Sie doch keineswegs ein aussichtsloses Unternehmen. Sie hätten eine Niederlage in einen halben Sieg verwandelt und hätten noch eine hervorragende Chance, zu einem vollen Sieg zu gelangen. Was wollen Sie noch mehr? Und woher soll ich wissen? Ich meine, was für eine Garantie habe ich, dass Sie mir das Mädchen wirklich ausliefern? Nun, eine Garantie in dem Sinne kann es natürlich nicht geben. Aber Sie wissen ja schließlich, was die Dame vorgehabt hat. Und Sie werden doch wohl kaum annehmen, dass ich ihr gegenüber noch besonders freundliche Gefühle hege, nachdem sie sich mit diesem Dreckskerl eingelassen hat, der jetzt da unten liegt. Vielen Dank noch, dass Sie ihn erledigt haben. Und es gibt noch ein weiteres Argument. Ich müsste die Beute mit ihr teilen, wenn ich sie mitnehmen wollte. Warum sollte ich das, wenn es sich vermeiden lässt? Wenn ich mir das Ganze richtig überlege, sehe ich es folgendermaßen. Sie sind kein Mördertyp. Das spricht zunächst mal dafür, dass ich mit dem Leben davon komme, was auch passiert. Also warum sollte ich mich eigentlich auf diesen Tausch einlassen, den Sie mir vorschlagen? Wahrscheinlich sind Sie und das Mädchen leichter wiederzufinden als die Wertpapiere, die bei dieser ganzen Angelegenheit doch wohl die Hauptsache sind. Nein, ich ziehe es vor, die Papiere zu behalten. Ich setze auf Nummer sicher, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich bin kein Mördertyp. Da haben Sie recht. Aber vielleicht bin ich etwas anderes, woran Sie noch gar nicht gedacht haben. Elvira, komm doch mal her. Was willst du von mir? Schau mal in die Kommode. Da müssen irgendwo Bettlaken liegen. Ich glaube, in der unteren Schublade. Ja, hier sind sie. Bitte zerreiß sie in Streifen, die fest genug sind, um unseren Freund damit zu fesseln. Er will es nicht anders. Na, da bin ich gespannt, wie deine Methode sich diesmal bewährt. Das klang nicht gut. Gar nicht gut. Ich überlegte schon, ob es vielleicht doch besser wäre, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, anstatt mich einer Folterung auszusetzen. Darauf schien es nämlich hinauszulaufen. Aber ich wusste nicht recht, wie ich mit Tai wieder ins Gespräch kommen sollte. Und dann hielt ich den Atem an. Ich hörte ein Geräusch im Korridor. Die ganze Situation veränderte sich von einem Augenblick zum anderen. Tai zog sich rasch hinter einen Schrank zurück, um von einer sicheren Position aus die Tür zum Korridor beobachten zu können und gleichzeitig das Mädchen und mich im Auge zu behalten. Und der Revolver, der in seiner kleinen, fetten Hand vor Eifer zu beben schien, genügte uns voll auf als Warnung, keinen Laut von uns zu geben. Aber er hatte trotz aller Vorsicht etwas übersehen. Das Zimmer hatte noch eine zweite Tür. Durch diese Tür kam auf leisen Sohlen Mrs. Quaw herein, einen gewaltigen Revolverschuss bereit in der dürren Hand. Lassen Sie das Ding los, Sie heidnischer Unhold! Aber sofort, sonst... Tai ließ seine Pistole fallen, ehe er sich noch zu ihr umdrehte und hielt die Hände hoch, was alles sehr klug war. In diesem Augenblick kam Thomas Quaw durch die andere Tür herein. Er hatte ebenfalls einen entsicherten Revolver in der Hand, genauso einen wie seine Frau, wenn er auch vor seinem massigen Körper nicht ganz so gewaltig wirkte. Aber er sagte kein Wort. Das überließ er seiner Frau. Sie redete wie ein Wasserfall. Sie schimpfte und tobte. Ich erkannte sie kaum noch wieder. Aus der freundlichen Greisin, die mich zum Tee eingeladen und so bereitwillig über die jungen Leute aus der Nachbarschaft geplaudert hatte, war eine keifende Hexe geworden. Ebenso bösartig wie dürr, am ganzen Leibe bebend vor Hass. Ich hab's gewusst. Ich habe gleich zu Thomas gesagt, die wollen uns übers Ohr hauen. Sie haben uns nur weggeschickt, um nicht mit uns teilen zu müssen. Ja, ich habe gewusst, dass dieser angebliche Detektiv in Wahrheit euer Spießgeselle ist und das Ganze nicht anderes als ein Manöver, um Thomas und mich um unseren Anteil zu prellen, den wir uns redlich verdient haben. Allein schon für Kost und Logis, ihr verdammten Gauner. Ihr glaubt wohl, dass ihr mit uns machen könnt, was ihr wollt, weil wir alte Leute sind. Aber da habt ihr euch geirrt. Jetzt werden wir mal abkassieren. Wo sind die Papiere? Wo habt ihr sie versteckt? Das kann unser gemeinsamer Freund Ihnen vielleicht verraten, den Sie so liebenswürdig bewirtet haben, Mrs. Quaw. Ich war gerade dabei, die von Ihnen gewünschte Auskunft aus ihm herauszuquetschen, als sie dazwischen kam. Ein bisschen reichlich theatralisch für meinen Geschmack. Aber vielleicht macht das auf ihn mehr Eindruck. Er spielt sich schon wieder als Gentleman auf, dieser gelbe Affe. Sagst du dazu, Thomas? Ja, was soll ich sagen, meine Liebe? Ich glaube, wir sollten die ganze Sache in Ruhe besprechen. Red doch nicht solchen Unsinn, Thomas! Glaubst doch wohl nicht, dass sie auch nur einen einzigen Cent freiwillig herausrücken. Wir müssen sie zwingen, uns zu sagen, wo die Papiere sind. Los! Komm her und fessel erst mal diesen Chinesen. Ich trau ihm nicht. Mir ist nicht wohl, solange er sich noch bewegen kann. Gut, wie du meinst. Und wenn das erledigt ist, dann nehmen wir uns die beiden anderen vor. Ich pass schon auf, dass keiner entwischt. Die Sache war mir nicht geheuer. Deshalb erhob ich mich von meinem Platz auf dem Bettrand, wo ich noch immer saß, und verdrückte mich vorsichtig an eine Stelle, von der ich annahm, dass sie außerhalb der Schusslinie liegen würde, falls das geschah, was ich erwartete. Und es geschah wirklich. Der schwerfällige Thomas Quaw, der den Befehl seiner Frau ausführen wollte, verpatzte die Sache vollständig. Er war mit seinem massigen Körper zwischen Tai und den Revolver der Alten geraten. Für den Chinesen der Augenblick, auf den er gewartet hatte. Pass auf, Thomas! Geh mir aus dem Weg! Gottes Willen! Es ging alles blitzschnell. Der Chinese zog in dem Augenblick, in dem Thomas Kuo seiner Frau die Sicht versperrte, die beiden Trommelrevolver aus der Tasche, die er Elvira abgenommen hatte, und schoss wie wild um sich. Als ich ihn von hinten ansprang und an seinem fetten Hals zu Boden riss, schoss er immer noch. Die Chinesen sind ein gründliches Volk. Sie hören nicht so bald wieder auf, wenn sie erst mal angefangen haben. Sie feuern bis zur letzten Patrone. Um kein weiteres Risiko einzugehen, bearbeitete ich seinen Hals so lange, bis seine Augen und seine Zunge mir verrieten, dass er für eine Weile außer Gefecht war. Dann blickte ich mich um. Thomas Kuo, in sitzender Stellung gegen das Bett gelehnt, war offensichtlich tot. In seiner gestärkten weißen Weste waren 3 runde Löcher. Mrs. Kuo lag auf dem Rücken, kaum 2 Schritte von ihm entfernt. Der Tod hatte ihrem Gesicht wieder den sanften, freundlichen Ausdruck gegeben, den sie gehabt hatte, als sie mich zum Tee einlud. Nach dem rothaarigen Mädchen Elvira suchte ich vergeblich. Sie hatte sich aus dem Staub gemacht. Bald darauf kam Tai wieder zu sich, den ich inzwischen gefesselt hatte. Er sah sich verwundert um. Wo ist Elvira? Entwischt. Jedenfalls vorläufig. Na, Sie können trotzdem zufrieden sein. Ein erfolgreiches Unternehmen. Huck und das Ehepaar Kuo sind tot. Die Papiere und ich in Ihrer Hand. Ja, das Ergebnis ist nicht übel. Aber würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Was denn? Was für ein Gefallen? Bitte sagen Sie mir, worum es hier verdammt nochmal eigentlich geht. Worum es geht? Ganz recht. Ich habe aus dem, was hier so geflüstert wurde, zwar herausgehört, dass Sie in Los Angeles irgendein Ding gedreht haben, bei dem es sich um diese Papiere handelte, diese 100.000 Dollar. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass dort in letzter Zeit sowas passiert wäre. Ich meine, eine Sache in dieser Größenordnung. Das ist doch unglaublich. Das ist ganz unglaublich. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist auch nicht wahr. Sie wissen doch ganz genau, worum es geht und weshalb. Deshalb sind Sie doch hier. Nein, wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe hier nach einem jungen Mann gesucht, der seinen Eltern davongelaufen ist. Sein Vater ist Bürgermeister in Tacoma. Er hat mich beauftragt, den verlorenen Sohn aufzustöbern, möglichst diskret. Er ist Fischer. Jimmy Fischer. Man sagte mir, dass er hier in der Turk Street wohnt. Aber ich wusste die Hausnummer nicht. Ach, schon wieder ein neues Märchen. Zuerst die alte Frau, die von der Straßenbahn runtergefallen war, und jetzt sein verlorener Sohn. Ich weiß nicht, warum Sie mir durchaus einreden wollen, das Ganze sei nur ein Zufall gewesen. Er wollte mir absolut nicht glauben. Auch später nicht, als er unter Mordanklage vor Gericht stand und ich als Zeuge aussagen musste. Es ging ihm einfach gegen die Ganoven-Ehre, dass seine Verhaftung ein reiner Zufall war. Für mich war die Sache eigentlich erledigt, nachdem ich Tai und die Wertpapiere der Polizei übergeben hatte. Aber dann hörte ich eine Nachricht im Radio, die mich aufhorchen ließ. Ein Mord in Los Angeles. Ein junger Mann, angestellt bei einer Börsenmaklerfirma, war 2 Tage zuvor verschwunden, als er mit einem Bündel Wertpapiere zu einer Bank unterwegs war. Und er hatte die Nacht mit einer rothaarigen Frau in einem Hotel verbracht. Die beiden hatten sich als Ehepaar ausgegeben. Am nächsten Morgen war er in seinem Zimmer tot aufgefunden worden. Man hatte ihn erwürgt. Die Frau war fort und die Papiere auch. Die Sache ließ mir keine Ruhe. Ich ermittelte auf eigene Faust und stieß dabei auf eine Reihe ähnlicher Fälle, die schon etwas weiter zurücklagen. Dabei war es zwar nie zu einem Mord gekommen, aber alles andere ließ sich leicht zusammenreimen. Der Chinese, der mit vollem Namen Tai Chun Tao hieß, hatte sich auf den sogenannten Ködertrick spezialisiert, bei dem ein Mann erpresst und beraubt wird, nachdem eine Frau ihn in eine peinliche Situation gebracht hat. Tai pflegte sich irgendeinen jungen Mann auszusuchen, der bei einer Bank oder einer Maklerfirma beschäftigt war, einen jener Boten, die Bargeld oder Wertpapiere im Beutel hatten. Das Mädchen Elvira übernahm die Aufgabe, sich an den jungen Burschen heranzumachen und ihm den Kopf zu verdrehen, was ihr sicherlich nicht schwer fiel. Und ganz sachte flößte sie ihm den Wunsch ein, bei der nächsten Gelegenheit mit ihr und allem, was er an Geld und Wertpapieren zusammenraffen konnte, durchzugehen. Und wenn es dann soweit war, gleich in der ersten gemeinsamen Nacht im Hotel, tauchte Huck auf, Schaum vor dem Mund und nach Blut lechzend, ein wild empörter Ehemann, den sein schluchzendes Weib nur mit Mühe davon abhalten konnte, ihren Liebhaber zu schlachten. Eine große Szene, die ihre Wirkung nur selten verfehlte. Und dann kam das böse Erwachen. Wieder einmal musste ein zerknirschter junger Mann feststellen, dass er nicht nur seine Geliebte verloren hatte, sondern auch die veruntreuten Gelder oder Papiere. In einigen Fällen hatten diese armen Sünder sich der Polizei gestellt. Einer hatte Selbstmord begangen. Der letzte Fall, die Geschichte in Los Angeles, war nicht planmäßig verlaufen. Der junge Bursche hatte sich zur Wehr gesetzt. Das war ihm schlecht bekommen. Hook hatte ihn kurzerhand erwürgt. Danach verkroch sich die Bande in San Francisco. Das Haus in der Turk Street war schon seit längerer Zeit ihr Unterschlupf. Dort fühlten sie sich sicher, weil sie ihren Trick in dieser Stadt nie angewendet hatten. Hook und das Mädchen galten bei den Nachbarn als Sohn und Tochter des Ehepaares Quor. Tai war der chinesische Koch. Der gute Ruf der beiden Alten und ihre würdige Erscheinung war außerdem von großem Nutzen gewesen, wenn die Bande Wertpapiere abzusetzen hatte. Tai sah seiner Verurteilung entgegen. Aber das Mädchen Elvira, die Seele des Geschäfts, wenn ich so sagen darf, lief noch immer frei herum. Wir warfen ein großes und sehr feinmaschiges Schleppnetz nach ihr aus. Wir gabelten Mädchen mit rotem Haar zu Dutzenden auf. Doch Elvira war nicht darunter. Nun, du wirst sie eines Tages doch noch finden, sagte ich mir. Aber ich suche sie immer noch.